بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على سلطة الله الله زيك من هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Heute wollen wir uns inshallah unterhalten über die letztendliche Auswanderung nach 13 Jahren. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam 13 Jahre lang sich Mühe gegeben hat, Da'wa zu machen in Mekka und wenig vorangekommen ist, aber dafür in Medina eine Gemeinschaft aufgebaut hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann erlaubt auszuwandern. Und über die Auswanderung gibt es einige Berichte, nicht nur über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch über andere. Heute wollen wir uns insbesondere einen Bericht uns anschauen über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Weil die Sahaba sind ja nicht alle auf einmal irgendwie, haben sich verabredet, sozusagen reisen wir zusammen nach Medina, sondern das war eine Aktion, die geheim vorgegangen ist. Manche sind ausgewandert und die Leute haben das mitbekommen. Und manche sind ausgewandert, ohne dass jemand das mitbekommt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, logischerweise musste auch auswandern, ohne dass jemand kriegt, weil er eben, weil man ihm eben, wie gesagt, mit dem Tode gedroht hat. Und die Auswanderung nach Medina war keine Angelegenheit, die die Leute irgendwie unter sich ausgemacht haben. Also sie haben nicht irgendwie sich überlegt, was wäre der beste Ort, wo wir hingehen könnten, sondern die Auswanderung ist eine Sache gewesen, die Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith bei Bukhari bei Muslim: Ra'aytu fil manam anni uhajiru min Makkata ila ardin biha nakhlun fadhahaba wahli إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة فإذا هي مدينة يثرب. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe im Traum Folgendes gesehen. Zwar habe ich gesehen, als ob ich von Mekka auswandere zu einem Stück Land, wo viele Palmen sind. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich habe dann gedacht, dass es eben die Stadt Yamama ist oder Hajar. Weil dort offensichtlich auch eine fruchtbare Gegend ist, weil Medina ist eine der fruchtbarsten Gegenden. Das war der Grund, warum die Juden sind, nachdem sie von den Römern vertrieben worden sind, aus zwei wesentlichen Gründen nach Medina gegangen. Der eine wichtigste Grund ist, weil sie wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dorthin auswandern wird. Und der zweite Grund ist, und sie dachten, wenn er kommt, dann werden wir uns rächen, natürlich. Und der zweite Grund ist, weil das eine fruchtbare Gegend ist und die auch auf dem Weg nach Damaskus liegt. Und deswegen die Leute aus Mekka oder vom Süden nach Norden sind, natürlich kann man der Küste entlang gehen, aber man kann auch im Land durch die Stadt gehen und dann kommt man an Medina vorbei und so ist es ein Ort des Handels. Der erste Mensch, sagt man, der ausgewandert ist nach Medina, ist Abu Salama. Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, ibn Abd al-Asad, nachdem er nach Abyssinien, er war in Abyssinien, und nachdem er nach Medina, nach Mekka zurückgegangen ist, ist er nach Medina ausgewandert. Weil die Quraysh haben ihm Druck gemacht, und sie haben ihm dann auch gedroht, ihm sein gesamtes Vermögen wegzunehmen, aber du kannst nicht einer Person drohen, ihr Vermögen wegzunehmen, die selbst nicht an ihrem eigenen Vermögen hängt. Oder die zumindest, deren Liebe zu Allah größer ist als die Liebe zu ihrem Besitz. Und deswegen war es für Abu Salama, nachdem er vom Propheten so erzogen worden war, war es sehr einfach, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen hat er seinen Besitz zurückgelassen, wie viele andere Sahaba, und ist ausgewandert, weil ihm seine Religion viel wichtiger war als alles, was er in diesem Leben erreichen konnte. Hören wir uns an die Geschichte von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Sie wird berichtet von seinem Sohn Abdullah. Sein Sohn Abdullah berichtet, dass sein Vater gesagt hat, er sagte, wir haben uns, als wir auswandern wollten, vorbereitet für diese Auswanderung nach Medina. Und wir waren drei Leute, sagt er. Ich, Ayyash ibn Abi Rabi'a und Hisham ibn Al-As ibn Wa'il al-Suhami. Das heißt, wir sind drei Personen. Ayyash und Hisham. Ayyash, Hisham und Umar. Wir drei, sagt er, haben ausgemacht, dass wir zusammen auswandern. Wir wollten uns an einem bestimmten Ort treffen und dann zusammen losgehen. Und sie haben auch ausgemacht, dass sie sich bei einem bestimmten Brunnen von einem Stamm namens Banu Rifar treffen werden. Und sie haben vorher aber abgemacht, wer zu der ausgemachten Zeit nicht erscheint von uns dreien, das bedeutet, dass er nicht erscheinen konnte, aus welchen Gründen auch immer, und dann sollen die anderen einfach weitergehen. Das heißt, keiner wartet auf den anderen, so haben sie ausgemacht. Dann sagte er, ich und der, Ayyash, wir haben uns dann am ausgemachten Ort getroffen, zu der festgesetzten Zeit. Allerdings Hisham konnte nicht erscheinen, er ist der Fitna ausgesetzt worden und er ist nachgegangen. Er sagte dann, als wir dann in Medina angekommen waren, sind wir, als wir in der Nähe von Medina waren, sind wir bei einem Volk, haben uns dort niedergelassen, das Volk von Banu Amr. Auf Arabisch Banu kommt sehr oft vor. Banu bedeutet einfach die Kinder von. Und sehr oft ein ganzer Stamm heißt Kinder von so und so. Warum? Weil der erste, der sozusagen der Stammesvater, ist tatsächlich der Großvater von denen allen. Und deswegen wurden sie alle nach ihm so genannt. Ja, und davon gibt es viele. Banu Tamim, Banu Qaynufa', Banu Qurayza und weiß nicht was. All dies sind Namen zurückzuführen auf eine Person. Wie dem auch sei, sie haben sich in Quba niedergelassen. Und Quba ist heutzutage Teil von Medina geworden. Aber Quba, jeder von euch, der in Medina war, weiß, in Quba gibt es diese berühmte Moschee von Quba. Aber sie ist heutzutage nicht weit weg, natürlich von der Moschee. Also von der Moschee zum Quba fährst du mit dem Auto, wenn es frei ist, die Straßen vielleicht 5 Minuten. Schon bist du bei der Moschee. Aber damals, das war ein Stadtteil, und da war eine Stadt oder ein Dorf und das andere war schon ein anderer Dorf. Wie dem auch sei. Abu Jahl und Al-Harith sind zwei Personen. Sie sind uns hinterher, sagte Umar. Abu Jahl und Al-Harith sind zwei Personen, die sind hinterhergegangen. Und sie waren ja noch zwei Personen jetzt, ne? Umar und Ayyash. Diese zwei Personen waren noch von den drei, weil Hisham ist zurückgeblieben. Und diese zwei Personen, die jetzt hinterhergekommen sind von Mekka, sie wollten Ayyash zurückgewinnen. Okay? Sie wollten Ayyash zurückgewinnen und sie haben ihn versucht, mit ihm zu diskutieren, gesagt, komm lieber wieder zurück, was machst du da? Weiß nicht was. Und sie haben ihm dann auch gesagt, deine Mutter, sie hat ein Gelübde geleistet, sie hat Allah gelobt. Was heißt das? Sie hat also Allah versprochen, dass sie ihre Haare nicht mehr kämmen wird und dass sie auch nicht mehr aus der Sonne rausgehen wird, sie wird nicht mehr in den Schatten gehen, bis sie dich wieder sieht. Sie wollten ihm sagen, und das meinten sie wortwörtlich, also sie wollten ihm sagen, pass auf, deine Mutter, sie ist bereit, sich selbst zu töten und dafür, dass du wieder zurückkehrst. Und das natürlich, wenn man seine Mutter mag, dann klappt das. Wenn man seine Mutter nicht mag, klappt es nicht. Und deswegen hat dann Umar auch zu ihm, wie es heißt in einer Erzählung, hat sie ihm gesagt, mach dir keine Sorgen. Deine Mutter, wenn es ihr zu heiß wird, sie wird irgendwann mal in den Schatten gehen. Ja? Sie meint das nicht. Sie wird das bestimmt nicht machen bis zum Tod. Und ihre Haare kämmen irgendwann mal, wenn sie Läuse bekommt oder so, dann wird sie schon sich um ihre Haare wieder kümmern. Sie wird das nicht machen. Sobald sie sieht, dass du nicht zurückkommst, wird sie sich auf jeden Fall sich wieder besinnen. Wie dem auch sei, Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, bei Allah, sie wollen dich nur von deiner Religion wieder abbringen. Und diese Leute waren neu im Islam. Also du musst dir nicht vorstellen, die waren zwar Sahaba und die haben zwar den Islam angenommen, aber sie waren noch nicht, jetzt alle, nicht alle, zumindest er in diesem Beispiel, waren noch nicht so fest im Glauben gefestigt, dass er einfach hätte sagen können, ja okay, ich gehe wieder zurück. Und ich bleibe standhaft im Islam und lasse mich nicht vom Islam abbringen. Und deswegen sagte Umar bei Allah, in yuriduka al-qawm illa liyaftinuka an dinik. Das heißt, sie wollen dich nur von deiner Religion abbringen. Deswegen fürchte sie, sieh dich vor ihnen. Und dann sagt er, eben das, was ich vorhin gesagt habe, mach dir keine Sorge, deine Mutter wird schon irgendwann mal das machen. Und wird schon irgendwann wieder aus der Sonne rausgehen. Und dann sagte der Umar radiallahu ta'ala anhu zu seinem Bruder Ayyash, mach dir keine Sorgen. bleib bei mir. Ayash sagte, aber ich habe, es ist besser, ich gehe nach Hause wegen meiner Mutter, dass ich ihr gegenüber gütig bin. Ja? Gütig bin. Und sagte er, weil ich habe auch Geld noch zu Hause und ich kann dann gleichzeitig das Geld mitnehmen, dann komme ich wieder nach Medina. Dann sagte er immer so, ich mach's nicht. Denn du wirst von deiner Religion abkommen. Und pass auf, ich bin einer der Reichsten. Wenn du bei mir bleibst, ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens. Ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens. Aber Umar sagte, er hat sich geweigert. Und er wollte darauf bestehen, zurückzukehren. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, wenn du schon darauf bestehst, dann nimm wenigstens meine Kamelstute. Kamelstute ist die weibliche Form eines Kamels, Naqa auf Arabisch. Dann nimm wenigstens meine Kamelstute. Sie ist eine gute und schnelle. Reite auf ihr. Und sobald du, das heißt also, dass er dieses Kamel benutzt und mit den anderen reitet. Das heißt, die anderen zwei, die gekommen sind, ja, die reiten auf ihre Kamel und er reitet auf sein. Und er sagt, das heißt, sobald du merkst, dass irgendetwas Krummes läuft, sofort zisch ab und verlass sie und komm nach Medina. Und sagt er so, Fanju Aleha, das heißt also, errette dich dann durch dieses, errette dich dann auf diesem Kamelschutz. Umar radiallahu ta'ala sagte, als sie dann ein wenig zurückgekehrt waren, hat dann Abu Jahl, das ist offensichtlich ein anderer Abu Jahl, wallahu a'lam, hat dann zu ihm gesagt, hör mal zu, wallahi, mein Kamel wird langsam müde. Kannst du mir bitte helfen, dass ich bei dir mitreiten darf? Und dann sagte er, natürlich, kein Problem. Dann hat er sein Kamel niederknien lassen und die anderen beiden haben auch ihren Kamel niederknien lassen. Und als sie dann alle auf dem Boden waren, sind sie sofort auf ihn, die beiden, losgegangen und haben ihn gefesselt und festgebunden und sind mit ihm als Gefangenen in Mekka zurückgekehrt. Und dann heißt es eben, und dann haben sie ihn der Versuchung ausgesetzt und ist der Versuchung nachgekommen. Das heißt, er ist tatsächlich von seiner Religion abgefallen. Dann sagte der Umar radiallahu ta'ala anhu, später, er erzählt, als einige Zeit vergangen ist und Ayat vom Koran abgesandt worden sind und so weiter und so fort, er sagte, oder auch keine Ayat abgesandt worden sind, er sagte, wir waren uns dann mehr oder weniger einig, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals die Taube eines Menschen akzeptieren wird, der Allah kennengelernt hat und nachher seine Religion wieder verlassen hat. Wir waren uns einig darüber, zumindest so haben wir gedacht, dass Allah niemals eine Tat von ihm akzeptieren wird. Weder freiwillig noch Pflicht, nichts. Auch wenn er also den Islam wieder annimmt, Allah wird es niemals von ihm akzeptieren, nachdem er den Islam verlassen hat. Aber Umar sagte, das haben wir uns gedacht. Weil wir haben gehört, eine Person, die ist Muslim, und dann hat Islam auch gefallen, A'udhu billah, Allah wird niemals die Taube von ihm akzeptieren. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann in Medina angekommen war, hat Allah ta'ala eine Aya in Bezug auf diese Menschen herabgesandt und in Bezug auf das, was wir in unserem Innersten gedacht haben. Also Allah subhanahu wa ta'ala wusste sehr wohl, was sie denken. Sie haben nicht das ausgesprochen. Er sagt extra, wir haben das nur gedacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat folgende Aya herabgesandt. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sprich, O meine Diener, die ihr euch gegenüber verschwenderisch gehandelt habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Wahrlich, er ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Und ergebt euch eurem Herrn, oder gebt euch eurem Herrn hin, und ergebt euch, noch bevor eine Strafe über euch kommen wird, und ihr euch dann nicht geholfen wird. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Und folgt dem Besten von dem, was euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, noch bevor die Strafe zu euch plötzlich kommt, ohne dass ihr es merkt. Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, und der entscheidende Punkt dieser Ayah ist eben, wahrlich, Allah vergibt die Sünden alle. Und davor die Ayah ebenfalls, oder die gleiche, der Anfang der Ayah, sprich, o meine Diener, die ihr euch gegenüber selbst verschwenderisch gehandelt habt, gemeint in Sünden, die so viele Sünden gemacht habt, dass das sogar nicht 1, 2, 3 waren, sondern so viel ist, dass sie verschwenderisch gewesen sind in Bezug auf Sünden. Trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt alle Sünden, wenn man sich ihm reuevoll zuwendet. Umar radiallahu ta'ala anhu hat nicht gesagt, das ist mein Bruder, der ist abgefallen, A'udhu billah, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Wie kann er das wagen, wie kann man so etwas Schlimmes machen? So ein Mensch, der verdient die Hölle. So ein Mensch, mit dem will ich wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Sondern, er hat radiallahu ta'ala anhu einen Stift genommen und ein Papier genommen und hat darauf diese Ayah geschrieben als Brief an Hisham ibn al-As. Hisham ibn al-As ist der erste von den beiden. Das ist nicht der, der zurückgekehrt ist, sondern der erste von den beiden. Er schrieb diesen Brief an ihn. Und als er sagt, dann erzählt Hisham weiter, als ich diesen Brief bekommen habe, habe ich angefangen, ihn zu lesen. Einmal, zweimal. Und ich habe nicht verstanden, was er mir damit sagen will. Dann habe ich gesagt, O Allah, Allahumma fahimniha. Das heißt, O Allah, erkläre mir, was damit gemeint sein soll. Dann sagte er, فَأَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِي إِنَّمَا أُنزِلَتْ فِينَا وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنفُسِنَا. Dann sagte er, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala mir sozusagen das Herz geöffnet und mir sozusagen eingegeben, dass diese Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf Leute wie mich und was wir in unserem Innersten denken. Die dachten nämlich auch in ihrem Innersten, dass wir haben den Islam verlassen und es bringt eh nichts, jetzt nochmal nach Medina auszuwandern, weil Allah wird unsere Tauba sowieso nicht mehr annehmen. Und das ist das ein großes Problem, wenn man seine Aqidah nicht kennt. Und das kannten sie auch noch gar nicht in diesem Zeitpunkt. Ja. Und dann sagte er, radiallahu anhu, nachdem er verstanden hat, dass diese Ayah sich auf ihn bezieht, sagt er, bin ich zurückgegangen zu meinem Kamel, habe mich draufgesetzt und habe den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam eingeholt, als er schon in Medina war. Er war noch in Quba, da gab es die erste Moschee und dann ist er nach Medina weitergegangen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und dann ist dann eben der Hisham ihm nachgekommen. Und so ist er einer der Muhajirun geworden und einer der edlen, frommen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und deswegen ist es niemals zu spät, lernen wir aus diesem Hadith, dass es niemals zu spät ist, dass eine Person sagt, ich kehre zurück. Überhaupt nicht. Weil es gibt keine schlimmere Sünde als Kufr. Es gibt keine schlimmere Sünde als den Islam zu verlassen. Egal wie. Ob du etwas leugnest, was Allah gesagt hat, oder ob du dich lustig gemacht hast über etwas in der Religion. Egal wie. Es gibt nichts Schlimmeres als solche Sachen. Aber trotzdem, wenn du dich entscheidest, zurückzukehren, Allah subhanahu wa ta'ala wird sich über deine Tauba freuen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Prophet das gesagt hat, und Allah wird deine Tauba annehmen und Allah wird dir vergeben und er wird dich so behandeln, wie wenn du ein neuer Muslim gewesen wärst. Aber der Shaitan, der ist eben stark in dieser Hinsicht und er sagt den Leuten, du hast diese Sünde schon so oft begangen. Du hast das schon so oft gemacht, das lohnt sich gar nicht, dass du hier Tauba machst. Allah wird deine Tauba sowieso nicht annehmen. Denn du machst dich ja schon lustig über Allah. Wenn du jetzt auch noch sagst, ich bitte dich um Vergebung, dann der Shaitan tut so, als würde Allah das niemals akzeptieren. Dabei, der Shaitan hat damit gar nichts zu tun, wenn es um den Shaitan ginge. Selbst der Shaitan, wenn er Tauba machen würde, Allah wird es von ihm annehmen. Aber Allah hat schon uns mitgeteilt, dass der Shaitan niemals Tauba machen wird. Deswegen wird er für immer in die Hölle gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Adin? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren vor der Hölle. Allah uns vergeben. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.